Was ist die Ehrenabschneidung, die Abschneidung oder Ohrenbläserei? Das ist eine Sünde, die darin besteht, dass man ohne gerechten Grund die Sünden und Fehler anderer bekannt macht. Es gibt gerechte Gründe, Sünden oder Fehler anderer bekannt zu machen, wenn man andere warnen muss. Ja, Eltern ihre Kinder bei gewissen Leuten warnen müssen und so weiter. So gibt es einen gerechten Grund, aber sehr oft gibt es keinen gerechten Grund, die Sünden oder auch nur Fehler anderer bekannt zu machen.